1. Dan rief mir mit lauter Stimme zu, dass die Bestrafung der Stadt unmittelbar bevorstehen die Vollstrecker mit ihren Waffen herbekommen sollten. 2. Daraufhin erschienen 6 Männer aus der Richtung des Nordlichen Tors, wobei jeder ein Waffentrug, während ein siebter Mann in Leinen gekleidet war und Schreibzug bei sich führte. 3. Die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von ihrem Platz über den Cherubim und bewegt sich zur Schwelle des Tempels, von wo aus Gott den Mann im Leinengewand ansprach. 4. Der Herr befahl ihm, durch Jerusalem zu gehen und all jene Personen und der Stern zu kennzeichnen, die über die abscheulichen Taten in der Stadt aufrichtig klagten. 5. Den anderen Mannen befahl in meiner Gegenwart, dem ersten Mann durch die Stadt zu folgen und das Erteil one Mitglied oder Jeglischöning zu vollstrecken. 6. Sie sollten Albewohner one Ausnahme toten, außer jenen mit dem Zeichen, wobei sie die Vollstreckung direktem Heiligtum bei den dortigen Altesten beginnen sollten. 7. Wise Sien, den Tempel durch die Toten zu waren reinigen und die Hof zu füllen, woraufhin Sien die Stadt zogen, den Befehl auszuführen. 8. Waren das Erteil vollstreckt word, warf ich mich nieder und fragte den Herrn verzweifelt, aber durch seinen Sohn tatsächlich den gesamten Rest Israels vernichten wohl. 9. Antwortet, dass die Stadt Israels und Judas unermesslich sei, da das Land von Gewalt geprägt sei und das Volk glaub, Gott habe das Land verlassen. 10. Die Schuld wurde kein Nadelten lassen, sondern die Konsequenzen ihres Handelns direkt auf sie zurückfallen lassen, one Rücksicht auf ihr Bitten zu nehmen. 11. Schließlich kehrte der Mann im Leinenschwan zurück und berichtete dem Herrn, dass all Anweisungen genau so ausgeführt habe, wie es ihm befohlen worden war.